Zum Tag des Leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, stellten die ausländischen Organisationen die Beiträge über sein edles revolutionäres Leben und seine Verdienste ins Internet. Mit dem Panoramabild vom Gebirge Baekdu betonte die peruanisch-koreanische Freundschafts- und Kulturgesellschaft in ihrem Beitrag mit dem Titel »Das Gebirge Baekdu und Kim Jong-il« Der Name und die Verdienste vom Staatsführer Kim Jong-il werden mit dem heiligen Gebirge Baekdu ewig unvergessen bleiben. Die christliche Gesellschaft im nigerianischen Bundesstaat Lagos würdigte in ihrem Beitrag mit dem Titel »Ein großer Nationalist« und die allindisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft in den Beiträgen mit verschiedenen Titeln wie Kim Jong-il und die Welt den Genossen Kim Jong-il, der die DVRK zu einem selbstständigen starken Staat entwickelt und sich große Verdienste um die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt erworben hatte. Und die Nationale Venezolanische Gesellschaft für das Studium der Soziologie veröffentlichte ein Bulletin heraus, in dem die Beiträge mit mehreren Titeln wie »Die Geburt vom Herrn Kim Jong-il und die Welt« veröffentlicht wurde.